drei Ritze, rode Äpfel, ihr drei Ritze, rode Pflanze. Von der Jaschke, die Orgel spielt, noch guter Juli tanz. Drei Ritze, rode Äpfel, ihr drei Ritze, rode Pflanze. Von der Jaschke, die Orgel spielt, noch guter Juli tanz. Hey, da! Der Jaschke, der spielt so mächtig schön die Orgel. Russland, dort wohnt der alte Meier. Wann die Leid vorbei sind, oh weiß der die Age. Dort in alte Russland, dort wohnt der alte Meier. Wann die Leid vorbei sind, oh weiß der die Age. Ah, alte Meier, aus dem mächtig schönen Age. Was muss ich doch kochen?